einen Dienstag-Podcast. Wir haben uns alle wieder zusammengetroffen und wie jedes Mal frage ich jetzt allererstes, was ihr so im letzten Monat gespielt habt. Eisen, was hast du so gezockt in der letzten Zeit? Ja, meiste Zeit habe ich eigentlich nur Genshin Impact gezockt. Da kam neuer Content raus, neues Gebiet und hatte ich viel zu tun mit dem neuen Gebiet. Habe ich bisher auch noch nicht komplett erkundet. Sonst hatte ich Rival Gun mal angespielt. Oh, cool. Bei dem Vorgamer-Treff, wo ich das kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, okay, das hatte ich mir das geholt und jetzt musste mal ein bisschen üben für den nächsten Core-Gamer-Treff. Oder so, für uns. Das kann man auch mal so spielen. Ja. Aber bin ich bisher noch nicht weit gekommen, weil ich direkt auf Extrem den Story-Mode gespielt habe. Ja. Ja, das ist bei so Shoot'em-Ups, muss man eigentlich mal mit Easy anfangen und dann sich nach und nach hocharbeiten. Da wird so ein bisschen die Muster checkst und was die Gegner so können. Das ist ja, nichts, ja, wo man so einfach reaktiv spielen kann meistens. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und kann ich auch nur jedem weiterempfehlen. Sonst habe ich noch gespielt, wie heißt das jetzt? Das kennt ihr mit Sicherheit auch, wo man so ein Hai spielt und dann alles aufessen muss. Ich komme jetzt aber nicht auf den Titel haben. Maneater. Maneater, genau. Ich glaub schon. Hast also Maneater. Gegen einer isst ein Joghurt. Hast du Maneater für die Switch? Ja. Ach, oh, geil. Cool. Das ist ja hier bei uns in der Hall of Game, ne? Das heißt, Maneater ist ein mega Spiel. Also ich habe da riesig viel Spaß mit gehabt. Aber ich habe das halt auf der Xbox so durchgespielt. Okay. Hast du schon durch? Nee, bisher nur angefangen. Ja, also ich habe das schon durchgespielt und das wird besser und besser. Also du kannst ja immer mehr Arenen freispielen, ne, und hast dann immer größere Bossfights und es macht einfach nur riesig Bock. Du kannst da mehr und mehr dein Hai aufleveln. Ja. Ich habe echt eine schöne Zeit mit dem Spiel gehabt. Vor allen Dingen habe ich auch, ich habe immer so ein Flugzeugspiel, so ein arkadiges Flugzeugspiel gesucht. Und witzigerweise habe ich darin quasi mein Flugzeugspiel gefunden, weil unter Wasser oder du hast halt deine vier Achsen, wie du dich bewegen kannst. Ne? Das hat irgendwie so meine Suche gestillt da drin. Ich glaube, er meint Hungry Shark World. Und nicht Maneater. Okay. Kann auch, ja doch, Hungry Shark World ist das. Hungry Shark World. Achso, das 2D dann. Ja, achso, okay. Das 2D-Spiel. Ja. Ah, okay. Davon das hat er ist auch cool. Das macht auch Bock. Ja, ja, ja. Ich bin aber noch ziemlich am Anfang. Ich habe erstmal den zweiten Heider freigeschaltet. Und macht auf jeden Fall Spaß, alles zu erkunden und immer weiterzukommen. Missionen zu erledigen, damit man neue Haie freispielt oder irgendwelche neuen Items für die Haie, damit die länger überleben oder stärker angreifen können. Mhm. Ja, da hast du richtige Waffen auf dem Rücken und so. Waffen hab ich bisher noch nicht, aber so die Lebensleiste geht nach einer Zeit runter, weil die hungrig werden und dann musst du immer Fische essen oder Menschen oder du kannst auch irgendwie von aus dem Wasser springen und dann übers Land und alle Menschen essen und so weiter. Mm-hmm. Desto weiter kommt, desto schwieriger wird es eigentlich. Ja, das ist ja ursprünglich ein Handygame. Das hatte ich auch mal vor ein paar Jahren auf dem Handy drauf. Bisschen durchgezockt. Ich glaube, auf dem iPad gab es das anfänglich auch. Ja. Ja, aber dieses, wie hieß das, Apple-Spiele nur fürs iPad rausgebracht, die eigentlich ganz brauchbar sind. Aber zum Teil, Aber mit Controller finde ich am Ende immer noch am besten. Alles klar, danke dir, Eisen. Locke, was hast du so gespielt im letzten Monat? Oh, ich hatte leider nicht sehr viel Zeit zum Zocken, aber ich habe ein bisschen Mech's Termination Force gezockt. Mhm. Ja, man muss riesige Roboter erledigen. Ja. Ja, das ist ja auch bei uns hier in der Hall of Game, ne? Hat der genau. Im Core-Gamer-Treff aufgespielt. Ist auch ein Koop-Spiel und hast halt nur Bossfights, ne? Wo du so mega klein bist und dann so die riesigen Bosse hast. Da musst du halt verschieden die Körperteile an bestimmten Stellen abballern und dann haben die halt so meist so rote Kugeln sind das, mhm. die quasi die Hauptversorgung sind und die muss man halt platt machen. Ja. Ja, das sieht auch witzig aus. Da muss ich auch mal reinschauen. Da hätte ich auch. Jo, können wir auch Couchcoop. Ja, müssen wir echt mal machen. Der Chris, der hat da echt den höchsten Tönen von den Spielen geredet. Und das kostet teilweise nur 2,40 Euro. Also aktuell, ja, habe ich auch zugeschlagen für 1,79 Euro oder so. Ja, also aktuell kostet es 12 Euro, aber es ist echt auch reduziert für sehr wenig Geld. Ja. Nutzloser Side-Fact, der Developer heißt Hörberg Productions, aber der kommt nicht aus Deutschland. Hörberg? Hörberg mit Ö. Das ist irgendwie so ein Däne oder so, glaube ich. Ich weiß gar nicht mal genau, woher. Ja, dann so ein paar Züge Wargroove habe ich noch gemacht. Und ich habe mir mal die Demo angeguckt von WarioWare. Ja, und? Ich habe das schwieriger in Erinnerung von der, vom NDS. Also. Ja. Aber es ist halt ein WarioWare. Vielleicht ist es für die Demo auch jetzt nur die ersten paar Level. Also bei NDS weiß ich noch, da hast du ja diesen Aufzug gehabt, wo du hochgefahren bist und das wurde ja schwerer und schwerer und schwerer. Mhm. Irgendwann hast du nur ein paar Sekunden Zeit gehabt, um was zu lösen. Ne? Also die Schwierigkeit haben die dann mit der Zeitknappheit dann hochgehalten. Und in der Demo hast du ja gar nicht die Möglichkeit, so weit zu spielen, dass so die Zeit extrem knapp wird. Jo, und das war's schon für diesen Monat. Mhm. Alles klar. Möwe, was hast du so gespielt? Ja, was habe ich so gespielt? Also ich sag mal, hauptsächlich habe ich die letzte Zeit Darkest Dungeon gezockt. Ach, sehr cool. Ja, da bin ich ziemlich drauf hängen geblieben. Also ja, und ich glaube sogar richtig viel. Da hast du schon richtig viel Spielzeit. Ja, ich habe da einiges schon investiert und viele Fehlschläge auch gehabt. Und ja, das Spiel verlangt schon einiges von einem. Also ich bin es halt auch nicht so gewohnt, jetzt so rundenbasierte Spiele zu spielen. Ja. Und ja, man muss sich da ein bisschen einfinden, da das auch nochmal selbst für so ein rundenbasiertes Spiel nochmal speziell ist, finde ich. Also dieser Stresslevel, man hat ein Stresslevel. Ja. Der geht halt rauf und runter, je nachdem. Also meistens geht er halt hauptsächlich rauf. Mhm. Und dadurch kann man dann halt verschiedene Ticks bekommen. Das ja. heißt, dann deine Figur, man hat immer ein Viererteam und einer deiner Figuren kriegt dann in dem Fall eine leichte psychische Störung in irgendeiner Richtung. Und ja, ja, das verursacht dann wiederum noch mehr Stress in der Regel. Und wenn das Stresslevel wirklich gefüllt ist, sag ich mal, dann gibt es einen Herzinfarkt. Ach krass, okay, das wusste ich nicht. Also, und dann steht man an der Schwelle des Todes und man kann halt versuchen, seine Figur noch zu retten, indem man die halt mit, ne, versucht zu heilen und so weiter. Mhm. Aber das Stressniveau, das kriegt man meistens schlecht wieder runter. Also es ist ziemlich abhängig von diesem Faktor, der ist ja ziemlich präsent, sag ich mal. Also hatte ich bisher das Gefühl. Mhm. Und ja, ist ziemlich gut gemacht. Also ich habe gemerkt, sobald die Figuren, man hat halt jede Menge Auswahl an Figuren, die einem da zur Verfügung gestellt werden. Man hat da quasi so eine Art Kutsche, wo immer wieder neue Helden ankommen, die mitmachen wollen. Und dann kann man sich aussuchen, welche Heldenstufe oder welche Heldenklasse einem am besten gefällt, sag ich mal. Da hast du dann von Heiler bis Nahkampfangreifer, Barbaren oder halt auch ja, so Mittelklasse-Kämpfe, also, oder die, ne, es geht um Positionen, die mehr in der Mitte stehen und kämpfen. Da gibt es halt verschiedene Klassen und auch verschiedene Attacken. Gerade solche Sachen zum Vergiften oder, ne? Genau, und dann gibt es auch immer, wie heißt das nochmal? Genau, man kann die irgendwie stunnen. Das ist da auch ganz wichtig, ganz, ne? Genau, die sind ganz gut angesagt. Und ja, es ist interessant gemacht. Auch die Sprüche zwischendurch. Die Figuren können krank werden. Die können auch richtig böse Schäden kriegen, auch psychisch. Und da gibt es dann halt auch in dem Dorf, in dem man dann zwischendurch immer wieder ist, verschiedene Anstalten, wo man die Sachen auch behandeln kann. Gegen einen gewissen Geldbetrag, je nachdem. Und der Robert erzählt immer, wenn er, wenn seine Charaktere da am Ausrasten sind, dass es immer zu seinem Vorteil ist. Dass sie dann irgendwie einen positiven Effekt bekommen, wenn die zugestresst sind. Und auch mal vor, wenn die Stressleiste zur Hälfte gefüllt ist, dann geht halt, dann ist das so quasi die erste Probe für die Figur, ne? Ob die jetzt einen Tick kriegt oder ich glaube, man hat nur eine 25-prozentige Chance in der Regel, wenn man das jetzt nicht irgendwie erweitert noch durch einen Gegenstand, hat man nur 25%, dass das vielleicht in was Gutes umschlägt. Also ist mir auch schon passiert. Das senkt dann auch den Stress insgesamt in der Gruppe dann auch nochmal. Mhm. Aber ja, es passiert nicht so oft. Ne? Also man kann es halt ein bisschen durch Gegenstände auch beeinflussen, auf jeden Fall. Also ich hatte noch nicht so starke Gegenstände, dass ich jetzt sagen würde, okay, der kriegt jetzt immer nur positive Effekte, sag ich mal. Ja. Ja. Das stimmt, man kann auch. Das ist auch nicht einfach. Ja, das sage ich oft. Also ich habe da auch bin da erst recht nicht durch natürlich, oder auch nur 5. Aber ich finde es auch echt witzig. Zum Beispiel, ein witziges Detail ist, es gibt ja zwischendrin auch manchmal so Kisten oder solche Glasschränke und sowas, die man öffnen kann, wo man Sachen durchsuchen kann. Und ich habe mal ein Video gesehen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man diese Dinge öffnen kann. Und dann hat man wohl auch unterschiedliche Items oder die Items können dann irgendwie stärker werden oder so. Ja. Bisher habe ich nur diesen Glasschrank mit der Fackel eingeschlagen. Okay. Sonst habe ich da nicht viel gemacht. Genau. Und was auch da in dem Spiel ganz interessant ist, du kannst die Schwierigkeit noch erhöhen, indem du das Spiel durchspielst ohne Licht. Ja, du hast ja diese. Habe ich auch schon gehört. Genau, da hast du ja diese Fackeln und dann, wenn du einfach sagst, okay, das habe ich jetzt in den ersten Runden gemacht, weil die sind ja sowieso super einfach, dann läuft man einfach im Dunkeln durch. Dann musst du natürlich wegen den Fallen aufpassen. Aber dann kriegst du halt mehr Loot am Ende. Ja, das ist halt auch noch ein Aspekt für alle, die das noch nicht kennen, so das mit der Fackel, dass man halt am Anfang, bevor man überhaupt in so einen Dungeon reingeht, sich erstmal ausrüsten muss mit verschiedenen Sachen, auch Nahrung und halt auch diese Fackeln. Und man muss halt immer wieder zwischendurch die Fackel wieder anzünden und dass man genug Licht hat, je nachdem, wie viel Fackeln man vorher gekauft hat. Man findet natürlich zwischendurch auch welche, aber ja, wenn es irgendwann aus ist, dann wird es schwieriger. Man hat dadurch auf jeden Fall deutliche Nachteile im Kampf. Ne? Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein spaßiges Spiel. Ja, also ich finde es auch echt klasse gemacht. Hat ist halt ein reiner Singleplayer, hat keinen Koop oder sowas. Mhm. Aber ja, so wie es ist, ist es gut. Also ne, von dem Arztteil ist halt auch alles irgendwie, sag ich mal, handgezeichnet sieht das aus. Ne? Mhm, ja, würde ich auch sagen. Und ja, für mich ist es echt schön. Und hast du sonst noch was gespielt oder ist die ganze Zeit von Tag bis Tag noch aufgegangen? Ja, sonst was Neues. Ich habe noch einen kleines hübsches Indie-Game ausprobiert. Das habe ich für 99 Cent geschossen. Atomic heißt das. Run, Gun, Jump and Gun. Ah, ich glaube, das soll richtig gut sein, ne? Ja, das ist cool gemacht. Also muss ich sagen, ich bin auch echt direkt drauf hängen geblieben. Als ich es direkt angeschmissen habe, konnte ich kaum aufhören, also dann wirklich, als es spät war. Und es ist super einfach gemacht. Also die Figur rennt automatisch nach rechts. Ja. Und die hat halt einen fetten Waffenarm. Ja. Und die kann damit nach vorne oder nach unten schießen. Also man kann quasi mit dem L-Knopf schießt man nach unten und mit dem R-Knopf schießt man nach vorne. Ja. Ja, und dann muss man halt, wenn man nach unten schießt, hebt man auch so ein bisschen ab, ne? Dann kommt man so ein bisschen quasi in den Schwebezustand, weil die Knarre so eine Power hat. Und ja, so muss man sich halt durch die Level bewegen. Und das ist teilweise richtig hart, ne? So dieses Timing genau hinzukriegen, wann man jetzt nach unten schießt, um den Schwung wieder nach oben zu kriegen und dann gleichzeitig nach vorne, um irgendwelche Barrieren wegzuschießen. Und ne, man kann halt nur nicht gleichzeitig in beide Richtungen schießen. Das geht immer nur. Ja, ja, ja. Und wenn du stirbst, was passiert dann? Fängst du wieder komplett von vorne? Es gibt Checkpoints auch, ne, für gewisse Abschnitte. Manche Abschnitte sind halt größer, manche kleiner. Und ach so, okay. Ne, der Schwierigkeitsgrad zieht halt so, sag ich mal, nach und nach an. Ja, und dann spulst du einfach diesen einen Teil dann einfach wieder zurück und dann fängst du ja von vorne an. Ja, echt cool. Dann geht's noch von vorne los und ja. Ich finde, das Spiel hat auch ein ganz cooles Pixel-Art. Und das hat auch irgendwie so dieses düstere und gleichzeitig regenbogenmäßige, was so ein OLED bestimmt auch mega krass aussehen wird. Ja, kommt mit Sicherheit auch gut, auf jeden Fall. Ja, die Farben sind richtig knallig. Ja, und Pixel Art ist auch eigentlich ganz cool gemacht. Das für ja, 99 also, Cent, das ist echt 99 Cent, das also kommt auch öfter, glaube ich, im Angebot. Also ist wirklich so ein verstecktes, cooles, kleines Game, sag ich mal, ne? Ja. Kann man immer wieder mal zocken. Das durchzuspielen ist halt nicht einfach anscheinend. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber was ich halt schon so gesehen habe, war halt schon nicht ohne. Ja, glaube ich. Man muss die auch erstmal an diese Steuerung gewöhnen einfach, ne? Die funktioniert ziemlich gut, aber die hat ihre eigene Dynamik, wenn man so will, ne? Weil man sich halt durchs Runterschießen irgendwie in der Luft halten muss und dann noch präzise zwischen irgendwelchen Hindernissen her und ja. Man kann zweimal getroffen, also einen Treffer kann man kassieren und beim zweiten geht es halt von vorne los. So. Also wie die Frau bei Broforce, die mit dem Maschinengewehr im Bein. Ja, genau, so kann man. Ne? Die schießt auch nach unten, um abzuheben, genau. Ja, und das ist ja auch so ein Genre, wo ich eigentlich kaum Spiele hatte, außer BitTrip, dieses Autorunner. Genre, ja, wo du einfach losrennst und du kannst den Charakter einfach nicht stoppen. Genau. Dann musst du da versuchen, irgendwie dieses Level zu lösen, ja. Also BitTrip habe ich da auch schon mal gezockt, da musste ich immer bücken oder springen, aber da konntest du halt nicht so rumballern, wie bei Atomic Run Gun Jump Gun. Deswegen finde ich das auf jeden Fall noch sehr viel cooler. Also, ne, hat mich auch angesprochen, weil es einfach irgendwie so ein bisschen außergewöhnlich ist. So, das passt auch fast schon wieder hier in seltsame Games rein. Weißt du? Ja. Stimmt wohl. Dann dieses Google Tyrannosaurus Ich bin Offline-Spiel ist ja dann auch automatisch, ne? Das, ja, stimmt. Das ist auch so ein Autorunner, genau. Google Chrome, genau, wenn du kein Internet hast. Einmal die Leertaste drücken, dann hat man ein kleines Spiel dabei. Mit Highscore, aber der Highscore wird leider nicht abgespeichert. Screenshot könnte man machen, stimmt, ja. Und dann irgendwie so sammeln oder so. Irgendeinen Discord-Channel aufmachen und Highscore könnte jeder mitmachen. Wie damals bei diesem Hill Climb Race oder wie das hier ist. Ah, das haben wir gespielt damals, ne? Mhm. Ja, Hillclimb Racing, genau. Ja. Da stimmt, da haben wir uns auch mal Screenshots zugeschickt. Mal Screenshot und hier, ich bin besser als du. Genau. Sonst noch was gespielt, Möwe? Ja, sonst nicht. Ja, Steer, denn hänge ich immer noch dran. Das habe ich letztes Mal schon erzählt. Ist cooles Schmapp, ne? Mhm. Das habe ich immer noch nicht ganz durch. Also das. Das hängt auch noch so ein bisschen hinten dran und ja. Mega. Das waren halt so die aktuellen Titel, die halt die ich noch nicht so genannt hat. Alles klar. Dann erzähl ich mal was. Ich... Genau, ja, danke dir. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich erzähl mal, was ich so gespielt habe. Und zwar habe ich für mich so ein kleines Projekt auferlegt, dass ich mal meinen Backlog runterspielen möchte. Und das erste, was ich da in Angriff genommen habe, ist Irony Curtain, also die eiserne Wand quasi. Das ist ein Spiel, da geht es um einen sozialistischen Staat, quasi ähnlich wie Russland, und der wurde dann unterwandert von Korruption und man kommt aus den USA, aber gebürtig eigentlich aus diesem Staat. Und genau, man wird da so hinters Licht geführt, aber man versucht dann die Freiheit für den Staat zu erlangen. Ist aber alles so auf witzig gemacht, extrem schlecht übersetzt auf Deutsch. Manche Rätsel konnte man gar nicht teilweise lösen, wenn man nicht wusste, was da jetzt genau der Übersetzungsfehler darin war. Das war echt irre. Dann habe ich noch Serial Cleaner durchgespielt. Das ist so wie heißen die Spiele noch? Da musst du halt umherschleichen und Tatorte reinigen. Und zwar kriegst du dann so Anrufe von so einem Psychokiller. Die Tatorte von denen reinigt man eigentlich relativ ungern, aber man macht's halt, weil man die Kohle braucht. Denn der Hauptcharakter, den man spielt, der hat immer jede Menge Wettschulden. Und um die irgendwie zu begleichen, arbeitet er einfach für die Mafia und reinigt Tatorte. Und an den Tatorten ist meistens schon die Polizei. Da muss man sich an denen vorbeischleichen, dann die Waffen einsammeln, Leichen entsorgen und eine bestimmte Prozentzahl an Blut wegwischen. Das ist ganz witzig gemacht. Genau. Später hat man halt diesen Serienmörder und dann gibt es da so eine kleine Story hinter, die schön umgesetzt ist. Und Möwe, was wir auch eigentlich quasi zusammen letzten Monat gespielt haben, zwar nicht direkt zusammen, aber du hast es auch gespielt, Darius Burst. Da haben wir einiges gegrindet für diesen Charity-Event im Treff, das haben wir ja zu viert dann da gespielt gehabt, mehrere Stunden lang. Das hat auch echt Bock gemacht. Das hat man dann natürlich. Wenn man das anfängt zu grinden, dann spielt man das natürlich mehrfach durch. Aber man versucht es halt einmal durchzuspielen, ohne einmal zu sterben, also ein 1cc hinzukriegen. Und da habe ich viel im Handheld das auch gespielt, was bei dem Spiel relativ abenteuerlich ist, denn Darius Burst ist ein Arcade-Spiel eigentlich und am Automaten hat man so quasi ein Widescreen. Also der Arcade-Automat hatte zwei Monitore nebeneinander, die das Spiel halt dargestellt haben und der Konsolenport, der kann das natürlich nicht so richtig nachbilden, weil es gibt aktuell, soweit ich weiß, keine Konsole, die eine Widescreen-Auflösung darstellen kann. Deswegen hat man so einen fetten Balken, muss dann entweder mit einem Beamer oder mit einem riesen Fernseher spielen, damit man ordentlich was sehen kann. Deswegen ist es abenteuerlich gewesen, mit der Switch zu spielen. Also nur mit den Switch-Displays zu spielen. Aber man kriegt es auch hin. Und ja, das hat auch riesig viel Spaß gemacht mit euch. Da habe ich echt eine schöne Zeit mit gehabt. Da haben wir auch, da gibt es unterschiedliche Schiffe mit unterschiedlichen Missionen. Und das kann man da auch schön im Koop spielen, weil man dann sich da einstellen kann. Zum Beispiel immer so eine Laserwand gemacht. Der Möwe, der konnte mit so einem fetten Beam Gegner schnell zerstören. Und dann hat er auch durch verschiedene Farbwechsel auch bestimmte Farbschüsse auch beseitigen können. Und dann konnte man schön sich so absprechen, wo man was macht, welchen Gegner man wie besiegt. Und ja, das hat da ganz Bock gemacht und macht im Koop auch Sinn. Der Automat, der hat auch vier Plätze, also der ist auch schon so mit Koop im Hinterkopf auch erstellt worden, was man da auch merkt. Kann man aber auch alleine besiegen. Genau, und aktuell bin ich an der Wargroove-Story dran. Also ich habe zwar schon 50 Spielstunden auf Wargroove, aber ich habe den Singleplayer noch nie gestartet. Und jetzt habe ich den angefangen und versuche mich dadurch die Story zu spielen. Ich bin ganz überrascht, dass das Spiel tatsächlich auch irgendwie eine Geschichte hat und eine richtige Story, wo wirklich was erzählt wird. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das sind einfach nur verschiedene Maps, die man da durchspielen kann. Aber die versuchen einem wirklich schon was zu erzählen, ein bisschen eine Geschichte für die Charaktere noch darzustellen. Das ist ganz auch ganz witzig gemacht, genau. Und klar, mit euch. Hyperjam habe ich gespielt. Hip und Op. Möwe haben wir auch angefangen. Das war auch letzten Monat. Das ist auch so ein Kooperationsspiel, wo mit ganz simpler Grafik, wo man auch so quasi so Rätsel lösen muss, wo man in Kooperation bestimmte Hindernisse bewältigen muss. Da muss man sich auch viel absprechen. Das ist auch cool gemacht. Da hat sogar einen Online-Mode. Wir haben das noch online gespielt. Geht natürlich noch besser wahrscheinlich in Couch-Koop, wenn man direkt beieinander ist. Aber lief ziemlich gut, oder? Lief gut, ja. Also von der Verbindung her extrem. Ja, und ja, wir haben ja über Discord konnten wir uns auch gut absprechen eigentlich. Also wir konnten das gut zusammen zocken. Ja, die WarioWare-Demo habe ich auch gespielt, die ich mega cool finde. Ich freue mich schon auf das Spiel. Ja. Ansonsten war es das. Also mehr habe ich da auch nicht gespielt. Splatoon 2 natürlich immer mit dir, Möwe. Ja. Macht natürlich auch jedes Mal Bock. Und genau, das war's von meiner Seite aus. Dann gehen wir mal über zu unserem eigentlichen Hauptthema, und zwar Videospiele auf Gratwanderung von unterhaltsam zu total seltsam. Da muss man sagen, gerade wir als Indie-Enthusiasten treffen ja oft auf schräge Spiele, muss man sagen. Weil gerade bei den Indie-Entwicklern ist es ja so, dass die Leute einfach die Spiele entwickeln können, die sie gerade im Kopf haben. Die müssen jetzt nicht irgendwie zu einem Gremium hin und denen sagen, ja, darf ich das jetzt herstellen? Macht das für euch genug Geld? Da ist ja keiner, der für dieses Softwareunternehmen irgendwie Geld dagelassen muss, als Investment zu sehen. Die Leute machen das einfach als Liebhaberprojekte, und da entstehen auch ziemlich schräge Sachen. Also als Beispiel könnte ich da zum Beispiel vorwegnehmen den Speaking Simulator, was ein richtig schräges Spiel ist. Und zwar geht es darum, dass eine künstliche Intelligenz versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, schafft es aber irgendwie nicht. Und deswegen hat diese künstliche Intelligenz einen Roboter erschaffen, der einen richtigen Mund hat. Und mit einer Zunge und alles. Und das Spiel heißt Speaking Simulator, weil du da mit dem Controller versuchen musst, die Zunge zu steuern und den Mund zu öffnen und zu schließen. Und dann triffst du dich dann halt mit Leuten, wie zum Beispiel hast du so ein Date mit einer Frau, und da musst du halt versuchen, verschiedene Sätze auszusprechen. Der macht einfach nur so ein A-Geräusch, öffnen und schließen und die Zunge so bewegen, dass du tatsächlich die Wörter hast, die dann unten stehen. Und das muss halt relativ überzeugend sein, dass die Frau nicht sieht, dass du ein Roboter bist, sondern als Mensch durchgehst. Und da kann es auch mal sein, dass dir ein Ohr rausspringt und so, und darauf musst du halt achten. Das ist auch super schräg gemacht. Da kann ich euch mal einen Link da lassen. Da könnt ihr euch da mal einen Trailer zu anschauen. Also noch schräger geht's nicht. Kennt ihr irgendwelche schrägen Spiele? Also, auf Anhieb fällt mir Donut County ein. Da spielt man quasi einen Waschbär, der ein Loch steuert. Und mit diesem Loch kann man die ganze Stadt irgendwie verschlingen, und dann wird das Loch immer größer, und dann kann man immer größere Gebäude verschlingen, und ja, am Ende kommt halt raus, dass es halt so eine ganze Firma voller Waschbären ist, und die sind böse, und die haben die ganze Stadt haben die halt mit ihrem Loch verschlungen, was aber eigentlich eine Handy-App ist, und er dachte, er spielt halt und macht dann halt hier so ein paar Scherze damit, und ach so, ja, das ist dann alles, sind dann alle im Loch, die ganze Stadt war dann im Loch. Das ist ja quasi wie so ein So habe ich das irgendwie immer in Erinnerung gehabt. Also nicht, dass du halt den Ball spielst, sondern dass du das Loch spielst am Ende. Genau. Aber da geht's halt tatsächlich darum, einfach alles zu verschlingen. Nicht nur irgendwie genau, Minigolfball, alles. Sondern einfach alles, was man sieht. Alles verschlingen. Ja. Und dann kann man halt auch zum Beispiel sein Loch mit Wasser füllen, und da kann man dann Sachen drin schwimmen lassen, um die von A nach B zu bringen, und halt so ein paar kleine Rätsel. dann muss man halt so ein paar Bedingungen erfüllen und halt bestimmte Gegenstände dann halt zu verschlingen. Oder Dynamit oder so kann man auch verschlingen und dann explodiert das und dann kommt da irgendwie eine Rakete raus, um irgendwo oben was abzuschießen. Ja. Crazy. Also noch spontan ein The Binding of Isaac. Oh ja, das ist ziemlich schräg. Ein kleines Kind, ich weiß nicht wie alt, 3 Jahre oder... Ist das nicht ein Baby? Ein Baby halt und es weint die ganze Zeit. Mit den Steuerungstasten kannst du dann steuern, in welche Richtung es Tränen verschießen soll. Und man befindet sich in einem Keller oder in einer Höhle später oder nach noch in Hölle. Und man muss gegen Spinnen und alles Mögliche an kranken Gegnern bekämpfen. Man ist ein Roguelike, also wenn man mal besiegt wird, fängt man immer wieder von neu an. Und es gibt circa 10 verschiedene Babys, wenn nicht sogar mehr. Und ungefähr 200 Items oder was mit verschiedenen Fähigkeiten, gute Fähigkeiten, schlechte Fähigkeiten, die alle miteinander kombinierbar sind. Und dann da gibt es so kranke Kombinationen und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, aber auch ein bisschen verstörend, weil es so ein bisschen auf Kindermisshandlung das Thema ist. Ist das nicht sogar so, dass die Mutter einen essen will? Und man flüchtet eigentlich vor der? Ja, genau. Man hat wohl irgendwas angestellt oder und das Baby ist am Fliehen am Anfang und landet dann halt im Keller erstmal. Und man flieht eigentlich von Ebene zu Ebene. Und einer der finalen Bosse ist dann auch hinterher die Mutter an sich selber, gegen die man kämpfen muss. Und die ruft dann auch immer, Isaac, Isaac. Und dann ploppt mal ein Auge aus, eine Tür raus oder ein Bein kommt von oben runter oder das Herz kommt dann runter. Also ist schon ziemlich verstörend, aber macht eine Menge Spaß. Crazy, ja. Ich würde es vergleichen mit Enter the Gungeon auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Hat das auch einen Koop? Koop geht das, glaube ich, auch. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, es wäre auch Koop möglich. Crazy. Ja, da spielen ja richtig viele, ne? Mir ist das von der Story einfach zu abgefahren. Muss ich sagen, das ist dann wirklich, das hat auf jeden Fall die Gratwanderung überschritten. Aber das Spiel gibt es ja schon fast seit Release für die Switch. Also es gibt schon echt lange. Das gibt schon länger. Für die Wii U gab es das vorher schon. Da hatte ich das auch stimmt. Noch gezockt. Also, stimmt, ja. Das ist cool gemacht. Ja, was da so ein bisschen Unterschied zu Enter the Gungeon ist, finde ich, ist, dass man wirklich oft nur diese quadratischen Räume hat. Wie man es eher so von Zelda zum Beispiel kennt. Ja, also mein erster Gedanke, wo ich das gespielt habe, dachte ich auch erstmal, das wäre irgendwie so eine Art Zelda oder so, weil man halt auch Bomben hat und Schlüssel und Kristalle aufsammelt. Ja. Aber man merkt ganz schnell, dass es doch viel düsterer ist und Items, die nicht beschrieben sind, dass man wirklich erstmal alles aufsammeln muss, um zu gucken, was macht das jetzt eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Das Spiel ist wirklich total crazy. Ja, also auch so ein Twin-Stick-Shooter. Genau, genau. Und der Schwierigkeitsgrad ist echt hart. Ich habe es auch nur einmal, glaube ich, durchgespielt bis zur Mutter, aber dann gibt es dann, glaube ich, noch mehrere Ebenen bis zur Hölle und dass man gegen Satan und was auch immer kämpfen kann. Also alles habe ich nicht geschafft. Ach, ich sehe gerade, das kannst du sogar zu viert spielen. Ist ja irre. Zu viert auch? Ja, cool. Ja, das möchte ich auch mal sehen, wie das zu viert aussieht. 4-Player-Koop auch, tatsächlich. Crazy. Ja, so ein 4-Player-Twin-Stick-Shooter siehst du. Was mir noch so einfällt, so an Spielen, Punch Club. Ist bestimmt auch so ein bisschen bekannt. Punch Club? Ne? Ah, das. Ja, ja, doch, klar. Das habe ich sogar durchgespielt. Punch Club. Ich habe das auch durchgespielt. Also am Anfang ist es noch relativ normal, würde ich sagen. Man trainiert halt einen Typen, der gerne im Ring boxen will. Ja. Und desto weiter die Story geht, kommen dann natürlich viele Easter Eggs. Dann ist da zum Beispiel ein Easter Egg, dass man in der Kanalisation Pizza austragen muss und dann ja, auch ja, genau. Leute trifft. Man muss irgendwie eine Kohle beschaffen, damit man trainieren kann. Oder? Gibt dann auch so illegale Kämpfe, die man da. Also startet ziemlich normal und wird dann immer verrückter. Also das würde ich auch zu der Kategorie zählen. Ja. Ja, macht aber auch echt Bock. Punch Club. Ja, die Story ist echt abgedreht. Genau, das stimmt. Ich hätte auch noch ein, zwei Stück. Einmal Cat Tales. Da, hast du schon mal gespielt, Cat Tales? Ich habe das jetzt mal irgendwann angetestet letztens. Und ja, man spielt halt eine Hauskatze, die auf einmal in der Wildnis irgendwie ist. Und man muss halt in der Wildnis klarkommen. Dazu muss man halt da jagen und das fängt man auch halt mit an. Man jagt so ein paar Sachen da und dann kann man da auch Sachen aufsammeln. Man hat einen Rucksack als Katze. Und man kann sich halt so Tauben mitnehmen und Fische und man speichert die halt einfach. Und dann begegnet man auf einmal anderen Katzen. Und dann stellt sich raus, dass die Katzen in Gangs leben. Wie recht. Ja, ja, und die haben so bestimmte Bezirke und auf dieser Karte gibt es dann halt ganz viele Bezirke und da siehst du manchmal dann halt auch, da ist gerade ein Katzenkampf und da kämpft man halt gegen verfeindete Katzenclans und haben die auch richtige Namen, die Katzenclans? Stimmt. Also soweit bin ich noch nicht. Und man kann halt auch in einen Dungeon gehen, ne, als Katze. Man tuddelt sich da durch. Ich fand schon irre, dass die Katzen sprechen können. Ja, natürlich. Die sagen miau, miau, miau. Miau, miau. Nee, aber richtig mit Text. Ja, ja. Das ist auch ganz etwas seltsam. Und Wandersong, natürlich. Oh ja, das hast du auch gespielt. Der singende Bade. Ja, das habe ich durchgespielt. Hat eine super Story, aber es ist natürlich schon seltsam. So ein, man soll die Welt retten und man singt einfach die ganze Zeit nur. Und man kann halt auch mit Geistern reden, weil man singt. Und ja, am Ende singt man halt ein riesiges Konzert und zack, Welt gerettet. Perfekt. Ja, das verrückteste Spiel, was ich tatsächlich auch gespielt habe, ist natürlich Mutti hat mein Spiel versteckt. Da geht es darum, dass man halt, ja, dass die Mutter sagt, oh, du zockst zu viel und deswegen verstecke ich jetzt deine Konsole, so eine Nintendo DS, obwohl man an der Switch spielt. Und das ist dann richtig, richtig billig gemacht. Und dann muss man halt unterm Schrank schauen. Da muss man im Schrank reinschauen oder unter den Teppich. Und irgendwo ist die Konsole versteckt. Und das hat so absurde Ausmaße, dass dann später auch die Mutter im Schrank sich versteckt. Und dann darf man die Tür nicht öffnen. Dann ist man sofort halt entdeckt worden, dass man halt die Konsole sucht. Oder die Mutter ist irgendwie so eingeschlafen, da muss man sich da heimlich hinschleichen und die Konsole holen. Oder die versteckt sich einfach hinter so einer Gardine und so. Richtig irre und schlecht gemacht, aber super witzig. Also mit dem Spiel habe ich eine super Zeit gehabt. Ich habe mich so kaputt gelacht. Ja, und das Spiel hat tatsächlich auch einen Sinn. Das soll auch irgendwie was vermitteln. Und zwar, dass man halt nicht so viel zocken sollte und auch mal raus an die frische Luft und so. Das ist da auch das ganz, ganz... Erfährt man erst, wenn man einige Zeit das Spiel schon durchgezockt hat. Ja. Das stimmt. Ja, und da gibt es so ein paar interessante Szenen, wo ich will nicht so viel verraten, aber wahrscheinlich wird es sich eh keiner holen. Aber das ist echt lustig. Und davon gibt es jetzt sogar einen zweiten Teil für die Switch, oh, ja, man natürlich auch holen muss. Mutti hat mein Spiel versteckt, Teil 2. Aber ich glaube, diesmal heißt das Mutter hat mein Spiel versteckt. Nicht mehr Mutti? Ist er nee, älter geworden? Wahrscheinlich. Keine Ahnung, was da jetzt anders sein soll. Aber hat er jetzt eine Nintendo Switch? Und keine nee, Nintendo der hat immer DS mehr. Ich glaube, das. Nee, das ist, glaube ich, immer noch so eine DS. Eher. Oder vielleicht sogar eher. Da, so, dass man am Anfang halt auf eine Atombombe klettert und die Atombombe kaputt machen muss und am Ende ist man dann der Präsident der Welt und plötzlich startet aber ein Alien-Angriff und man befindet sich in der virtuellen Welt wieder, wo man dann aber auch Superkräfte hat. Plus verrückte Waffen wie eine schwarzes Loch, Raketenwerfer, der dann alles in sich reinzieht und so weiter und so fort. Also das macht auf jeden Fall Laune. Wer GTA auf übertrieben mag, der sollte sich das mal angucken, Saint Row. Saint Row, okay. Für PlayStation wahrscheinlich. Für die Switch auch. Und da kommt jetzt irgendwann, wurde auch ein neuer Teil angekündigt. Das könnte sein, dass der dann auf alle Konsolen rauskommt. Da bin ich schon gespannt drauf. Ja, stimmt. Gibt es auch für die Switch. Kostet gerade sogar noch 5 Euro. Der vierte Teil. Spontan ist mir noch ein Spiel eingefallen. Es war 60 Seconds. Ich glaube, das Spiel gibt es einfach nicht mehr im E-Shop. Ich habe das aber noch. Mhm. Dass man irgendwie im Bunker sitzt oder so? Oder im Bunker gehen muss? Genau, ich sehe gerade, die haben einen zweiten Teil. Aber ich habe das halt noch, genau. Du hast am Anfang des Spiels 60 Sekunden Zeit. Da ist das noch ein richtiges Videospiel in 3D und alles. Und du läufst dann durch die Wohnung und musst in diesen 60 Sekunden so viel einsammeln, wie es geht. Du kannst auch dich entscheiden, ob du deine Familie mitnimmst und musst das Ganze in deinen Atomschutzbunker runterwerfen. Genau, und in den 60 Sekunden, genau, du hast irgendwie, du kannst immer nur 4 Items nehmen, da musst du alles in das Bunkerloch droppen und dann kannst du halt gucken, wie viel du überhaupt schaffst mitzunehmen. Ist natürlich immer besser, wenn du halt deine Familie halt mitnimmst, aber andersherum wollen die natürlich mehr zu essen und da musst du halt gleichzeitig genügend Suppen und was weiß ich noch mitnehmen, aber es ist ganz interessant gemacht und nach den 60 Sekunden ist das eher wie so ein Text-Adventure. Da musst du halt immer Nahrung tauschen, da musst du entscheiden, welches Familienmitglied vielleicht auch mal Nahrung suchen geht und dann passieren dann so manchmal Sachen wie, dass dann Leute irgendwie am Bunker klopfen und da irgendwie reinkommen, da kannst du entscheiden, machst du jetzt auf oder nicht und genau, da gibt es da so verschiedene Enden für das Spiel. Es können verschiedene Weiten passieren und die Leute können ja krank werden oder nicht, je nachdem, was du alles mitgenommen hast. Die Leute können auch verrückt werden, dass sie so lange im Bunker sind. Das ist ganz, ganz, ganz witzig gemacht eigentlich, aber es ist natürlich auch irre. Und die Situation ist natürlich auch total irre. Ja, aber Möwe, jetzt kennst du zum Beispiel noch einfällt, was ich auch mal durchgezockt habe, war Megaton Rainfall. Megaton Rainfall? Für die Switch auch? Ja, gibt's für die Switch. Man ist quasi übermenschlicher Superheld, also schon fast mehr ja, so eine Art Astralwesen, kann man schon fast sagen. Also es spielt sich in der Ego-Perspektive ab. Hm? Und man kriegt quasi einen Auftrag von dem Herrscher des Universums, wenn man so will, und muss da gewisse Aliens oder so Invasoren von der Erde irgendwie fernhalten und die Erde halt beschützen, also verschiedene Städte verteidigen. Und dafür kriegt man halt relativ schnell auch schon verschiedene Fähigkeiten. Also ich glaube, die dritte Fähigkeit, die ich bekommen habe, war dann, ich glaube, millionenfache Lichtgeschwindigkeit. Also ist ziemlich krass gemacht, das Game. Also man hat halt die Möglichkeit zu fliegen, ist klar. Aus der Ego-Perspektive. Und man kann quasi das Sonnensystem verlassen und wirklich durchs Universum fliegen und quasi auch das ganze Sternsystem verlassen und immer weiter ins Universum hinausfliegen. Also ich habe es auch mal wirklich ausprobiert. Irgendwann kommen dann Ansagen von den Entwicklern oder was, dass das nichts bringt und dass das ewig so weitergeht und dass das überhaupt keinen Sinn macht. Und ja, es macht wirklich keinen Sinn. Also selbst wenn man der letzten Warnung noch die letzte Warnung ignoriert und weiterfliegt, das geht einfach immer weiter. Es ist unendlich. Also es ist wirklich ein Spiel, was unendlich geht. Und ich finde es halt krass, dass man in dem Spiel, man sieht jede Menge Sterne irgendwie. Jeden Stern, jeden Lichtpunkt, den man sieht, man kann da hinfliegen und man kann auch auf dem Stern oder auf dem Planeten auch landen. Ne, das sieht zwar oft relativ unspektakulär aus in dem Sinne, sag ich mal, also von der Oberfläche, ne, die gleichen sich halt hier und da oft oder haben halt verschiedene Farben bloß oder wie auch immer, aber insgesamt ist das schon ziemlich gut gemacht, also um sich mal auch vorzustellen, wie groß das alles ist. Ne? Ja, aber du warst da auch irgendwie auf der Erde? Ja, genau, man ist auch auf der Erde unterwegs, also da findet halt der Hauptteil der Story statt. Und man muss die Erde vor Außerirdischen bewahren und verteidigen. Und die sind halt ziemlich unterschiedlich. Man hat auch unterschiedliche Fähigkeiten und Attacken, um die zu bekämpfen. Also das ist schon sehr speziell gemacht. Auch die Steuerung, da muss man sich halt auch ziemlich dran gewöhnen, ne? Weil der geht gut ab mit der Geschwindigkeit. Und das muss man alles. Also ne? Auf dem Planeten verlangsamt sich die Geschwindigkeit. Da bist du nicht mehr mit millionenfacher unterwegs. Das ist dann wirklich nur im All, wenn man so will. Und ja, das ist gut gemacht. Also ne, von grafisch ist es jetzt nicht der Oberhammer, keine Frage. Ne, da muss man auf jeden Fall sag ich mal, so ein Indie-Erlebnis in Kauf nehmen. Ja. Und aber das, was das Spiel ist und so wie es sich darstellt insgesamt, also und was es dann auch steuerungstechnisch bietet und auch ja, ne, von den Ideen und vom Gameplay her, also ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall und war ziemlich außergewöhnlich, ziemlich seltsam für so ein, also ich kenne kein anderes Game, das so ist. Auf jeden Fall. Gibt's denn irgendwie auch einen Grund, andere Sonnen, oder ist das einfach ein Gimmick? Was meinst du als Gimmick? Also den Planeten Erde zu verlassen, gibt's auch irgendwie Gründe, das zu tun, oder ist das einfach nur... Also klar, also ne, man muss auch verschiedene Aufgaben, die finden dann auch woanders statt, oder man muss da mal auf andere Planeten oder auf dem Mond halt, wie auch immer. Und aber das hauptsächliche Geschehen findet wirklich auf der Erde statt. Ah, okay. Ja, interessant. Ich habe das ja aber bei dir gesehen, und das Spiel ist nur 700 MB groß. Kaum zu glauben, bei der Größe. Ja, das ist wirklich enorm. Ja. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Man kann wirklich auf jeden Planeten oder jede Sonne auch oder jeden Stern, ne? Ja. Also das ist echt cool. Und ja, was ich noch ziemlich schräg fand auf seine Art, war noch Morphe's Law. Oh ja. Das ist als ein Multiplayer-Ego-Shooter. Mhm. Und man spielt halt in Teams gegen andere Teams. Und wenn man jetzt einen Gegner trifft am Bein oder am Arm oder am Kopf, dann wird, je nachdem, wo man trifft, halt der Arm meinetwegen, der wird dann beim Gegner kleiner und dein eigener Arm wird dafür größer. Genau. Und, so verhält sich das dann bei allen Körperteilen, die man trifft. Und ja, je nachdem, hinterher hast du halt eine total schräge Figur, die da rumrennt, mit so einem Riesenkopf meinetwegen und super kleinen Beinen, dafür aber wieder lange Arme und ja, total abgedreht. Dadurch bekommt man allerdings dann auch nochmal spezielle Fähigkeit, muss man dazu sagen. Also gleichzeitig wird man auch, meinetwegen, wenn die Beine kleiner werden, wird man auch langsamer. Aber wenn die Arme jetzt zum Beispiel gleichzeitig groß sind, hat man mehr Firepower oder richtet mehr Schaden aus. Es gibt halt auch verschiedene Schlupflöcher, die man nur im kleinen Zustand oder im großen Zustand ausnutzen kann, je nachdem. Also ne, die Größe des Spielers und je nachdem, wie man sich da verhält, hat da auf jeden Fall auch Auswirkungen auf die Umgebung, was ganz gut gemacht ist, fand ich. Ja, das ist ja auch quasi so ein Balancing, ne? Also wenn du richtig gut spielst, bist du natürlich riesig. Da ist natürlich mehr Angriffsfläche. Also genau. Die schlechten Spieler können dich schneller treffen und du hast weniger Bewegungsraum, wie du gesagt hast. Also es gibt bestimmte Orte, die kannst du dann gar nicht mehr besuchen. Und das ist doch echt cool gemacht. Das Spiel macht mir auch riesig Spaß, aber es ist natürlich schräg. Wenn die ganze Zeit die Leute die Köpfe abschießt, musst du damit einen riesen Kopf rumlaufen. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall witzig und auch ja auf seine Art und Weise außergewöhnlich. Und ja, ich würde es auch gerne mal wieder öfter zocken. So. Man findet halt nicht so viele Spieler, weil es jetzt nicht so viel so bekannt ist, sag ich mal. Ja. Aber ich fand, es lief immer ganz gut und lohnt sich auch. Ja, ja, ich will es auch unbedingt mal spielen. Das müssen wir mal hinkriegen. Ja. Und, gerne. Das ist ja online. Ne? Das muss online ja gehen. Online auf jeden Fall. Ja, ja. Müssen wir irgendwie mal in so einen Indie-Montag am Start bringen. Wir müssen an sich den Indie-Montag mal wieder am Start bringen. Der läuft momentan nicht so. Ja, im Moment war wenig los, das stimmt. Ja, richtig wenig, ja. Und es gibt noch viele Sachen, die man so zusammenspielen sollte. Das ist eins davon. Mhm. Noch ein richtig verrücktes Spiel, was ich selbst noch nicht geholt habe, aber hier und da mir mal über den Weg gelaufen ist, ist Roombo First Blood. Und zwar ist man da so ein Roomba, also so ein automatischer Staubsauger, so ein Staubsaugerroboter. Und man muss Einbrecher umbringen. Die versuchen halt irgendwie Gegenstände zu klauen oder Wohnung. Da kann man die irgendwie unter die heiße Dusche schubsen oder man kann irgendwie ein Messer auf die schießen. Das ist wirklich, und das ist auch echt irre gemacht, dass man dann halt so einen Staubsaugerroboter stiehlt und er dann halt auch zum Mörder wird. Mhm. Ja. Und da sagst du was. Da fällt mir noch eins der besten, seltsamsten Spiele ein, die wir je gespielt haben. Untitled Goose Game. Ach so, ja, das auch. Untitled Goose Game ist auch mega. Sehr mega. Ja. Da habe ich ja mein ganzes mit bemalt. Meine Frau und ich haben da so ein Untitled Goose Game Motiv drauf. Das ist auch ein richtig cooles Spiel. Ja, da habe ich auch eine schöne Zeit mit gehabt. Das spielt man. Weil es ist ja eins der bekanntesten Indies, glaube ich, für die Switch, aber ich erkläre es trotzdem mal. Da ist man halt eine Gans und man läuft halt durch das Level und hat so Zettel an Aufgaben. Man muss denen irgendwie bestimmte Dinge klauen oder versuchen, dass sie den Hut verlieren oder den Schlüssel aus der Tasche klauen und einsperren und so. Man versucht, man ist einfach die ganze Zeit die Leute am Trollen. Das ist einfach total witzig gemacht. Ja, das ist echt eins der richtig guten Indies, muss ich sagen. Ja, das ist auch mal das Coole an Indies, dass sie halt solche Sachen immer trauen. Auch ein super Spiel, was auch super witzig ist und auch ein bisschen schräg, ist Rain on Your Parade. Da spielt man eine Regenwolke und muss da auch die Leute ärgern, und zwar muss man die voll regnen. Und du hast am Anfang die Aufgabe, ja, voll, dann machst du das da halt, aber die haben auch bestimmte Level, die so eine Hommage an Videospielen sind, wie zum Beispiel ein Ego-Shooter-Level, dann sieht und da musst du halt durch so Räume laufen, da bist du Regenbogen, die Leute direkt mit Wasser beschießen oder mit Eis. Oder du hast da so ein kleines Stealth-Spiel, wo du dich halt die ganze Zeit verstecken musst und dann immer heimlich Leute vollregnen musst und mitbekommen. Und alles um allem ist das total das witzige Konzept, dass du da halt die ganze Zeit unterwegs bist und einfach die Leute vollregnen sollst. Da kann man später noch Öl aufsaugen und noch Feuer legen und so. Und man versucht halt die ganze Zeit halt die Leute zu ärgern, ja. Erinnere mich immer, wenn ich an Untitled Goose Game höre, weil da geht es darum, die Leute zu ärgern. Und bei Rain on Your Parade macht das auch. Das ist irgendwie so aus der gleichen Riege an Spielen. Müsste mal vielleicht irgendwie eine eigene Genrebezeichnung haben. Troll Gaming oder so. Ja. Say No More müssen wir auch noch zocken. Oh ja, oh, Say No More. Game. Ja, ich glaube, das ist auch aus Deutschland, ne? Say No More. Say No More. Genau, da geht es darum, dass man ein Praktikant ist und man muss halt lernen, zu den Leuten Nein zu sagen. Und die Leute sind dann total schockiert, wenn man so ein Nein sagt. Und später kann man auch so ein Auflade-Nein sagen und die Gegner fliegen dann total weg durch dein Nein. No! Und das ist richtig witzig. Ich kann wohl auch Nein sagen. Bitte? Ich kann wohl auch Nein sagen. Ja, ja. Wie meinst du das? Dass er nicht nur auf Englisch nur sagt, sondern auch auf Deutsch Nein die ganze Zeit. Das ach so, wahrscheinlich. Die wahrscheinlich. Sprache kann man einstellen, ja. Ja, ja, ja. Auf Englisch war dann besser, weil da gibt es ja die verschiedenen Sachen, so eiskaltes No und dass man die Leute auslachen kann und klatschen kann in die Hände und so weiter. Ja, ja, genau. Also da hatte ich mir schon so ein Video angeguckt, das war ziemlich lustig. Genau, ja. Ich glaube also, auch, das macht Spaß. Ja, ich glaube auch, dass das unglaublich viel Spaß macht, das Spiel. Ja, da geht's aber halt genau, da geht's halt darum, den Leuten Nein zu sagen, du willst ja irgendwie so eine arbeiten und so die Chefetage ist total verwirrt. Wie das einer, der sagt einfach Nein. Ja, der sagt einfach Nein. Richtig witzig. Stimmt. Ja, das Stanley. Was? Bitte? Stanley-Parabel? Stanley-Parabel? Ja. Und zwar in dem Spiel geht es darum, man ist in einem Büro, man steuert einen Typen und der Kommentator ist die ganze Zeit dabei und sagt dann, Stanley ging jetzt durch die Tür nach vorne oder so. Und okay. Die Möglichkeit, entweder folgt man den Anweisungen des Kommentators oder man macht was völlig anderes, dass der Kommentator dann auch irgendwann angepisst ist und so weiter, anstatt durch die linke Tür zu gehen und so. Und ich glaube, das ist auch nur eine gewisse Zeit hat man da immer. Und man findet da auch viele geheime Easter Eggs, wenn man da gewisse Räume abgeht. Und das soll wohl auch richtig gut sein. Was ich so. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut bei The Stanley Parable. Da habe ich jetzt auch so was auf so ein Stück Pappe geklebt ist. Das sieht auch echt irre aus. Ja. Irre. Wisst ihr, was total irre wäre? Was wäre irre? Wenn wir jetzt zu viert Circle of Sumo zocken würden. Ja, auch sehr schräges Spiel, auf jeden Fall. So selbst, dass ich es noch nicht so oft gespielt habe. Habt ihr es denn schon mal geschafft, zusammen zu spielen? Nein. Circle of Sumo, Mensch, locker, ey. Machen wir. Dauerbrenner. Machen wir. Genau, machen wir. Wenn Kung Fu Kickball kommt dann und Turtles, dann zocken wir das drei. Kung Fu Kickball. Turtles kommt ja nicht. Das dauert noch. Das dauert noch ewig, ja. Kung Fu Kickball kommt das nicht demnächst schon? Nee, Anne Wähler. Das dauert auch noch. Ja. Das hat schon seit über einem Jahr steht das da drin irgendwie und. Ich weiß auch nicht, haben die auch gefragt. Release. Ja für Steam ist das scheinbar schon raus. Nee, auch nur Early Access, glaube ich. Ja, ist das schon mal besser als gar nichts. Die Demo ist ja quasi, also ja. Es gibt ja die Demo. Ja, schade, dass die nicht online geht, ne? Ja. Ich kenne auch noch ein schräges Spiel für die Switch, aber das habe ich auch noch nicht gezockt bisher. Das heißt War Room. Warte mal, ich schmeiß mal eben Dingens rein. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das sieht einfach nur abstrakt aus. Ich weiß aber nicht, ob man da irgendwas spielen kann oder irgendwie. Man hat halt ein Helm. Verschiedene Situationen mit so bunten, kneteartigen Gebilden und alles verändert sich fast wie auf so eine Art Drogentrip oder sowas. Ja, das sieht richtig aus wie original Knete. Man sieht sogar noch die Fingerabdrücke auf der Knete. So ja, das Knete, ist völlig, völlig surreal. Total irre, das Spiel. Das gibt's auch jetzt gerade wieder für 99 Cent und ich habe schon ganz oft überlegt, das einfach mal auszuprobieren. Sind halt so seltsame Spiele, ne? Ja, aber das ist wirklich, also das ist wirklich on-top an seltsamen Spielen. Da fällt mir noch ein Spiel ein. Aber wie hieß das noch? Da war man da ging es um Würmer auch. Das hat mich jetzt daran auch erinnert. Das ist so ein Adventure-Spiel. Da gibt es auch eine Demo. Earthworms, genau, so hieß das. Da ist man irgendwie aus seinem Dorf, wo man früher irgendwie mal gelebt hat, so hatte ich mich erinnert, und auf einmal verschwinden da Leute. Und die Einwohner wollen und man deckt dann nach und nach auf, dass es da irgendwie so Regierungsexperimente gab und dass da jetzt auf einmal Würmer leben, die andere fressen. Das ist auch richtig irre gemacht, Earthworms. Genau, ist auch von polnischen Entwicklern gemacht. Das kriegt man teilweise für einen Euro. Wenn man Bock auf ein schnelles Point-and-Click-Adventure hat, kann ich das echt empfehlen. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht mit ein paar netten Rätseln. Also dieses War Room, da steht was vorbei von Stop-Motion Claymation Puzzle Adventure Game. Ja, Claymation, genau. Ja, schräge Nummer einfach. Ich habe hier auch noch eins, Terrorism heißt das. Okay. Aber Rhythm wie halt Rhythmus geschrieben. Ja, dachte ich mir. Und das ist auch irgendwie auf seine Art schräg. Also man ist halt da wohl von der Story, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es mir mal angeguckt und durchgelesen. Und man ist von der Story her wohl in einer Welt unterwegs, wo sämtliche Klänge und Musik und so weiter verboten ist. Und man nur in Stille lebt. Mhm. Und den Charakter, den man spielt, der lehnt sich da quasi gegen auf und fängt an, Musik zu hören und sich dadurch, fängt an zu tanzen, auch so rhythmisch sich dazu zu bewegen, wird von beiden Seiten angegriffen. Also es ist halt zweidimensional, man steht in der Mitte, wird von beiden Seiten angegriffen und man muss halt rhythmisch die Gegner wegkloppen. Ne? Und ich glaube, das könnte eventuell auch noch was sein. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Jetzt ist es gerade auch wieder für einen Euro zu haben, wieder runter, echt gut runtergesetzt. Ja. Das sind halt so kleine Titel, die sind immer so nebenbei noch da und man hat sie auf dem Schirm irgendwie, aber noch nicht ausprobiert. Ne? Aber irgendwie läuft es auch. Also das sind halt diese seltsamen Games, ne? Ja, Terrorism sieht cool aus, muss ich sagen. Ja, eben, finde ich auch. Ja. Also da ist dieses Claymation-Spiel auf jeden Fall deutlich irrer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Auf jeden Fall. Das ist richtig schräg, ja. Wer hat das denn gemacht? Sometimes You heißt der Entwickler. Oh, der hat mehrere Sachen gemacht. Ach, und ich habe noch ein richtig seltsames auf jeden Fall. Warte mal. Das heißt Freddy Spaghetti. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das habe ich auf jeden Fall auch noch bei mir in der Liste. Und man spielt eine Spaghetti-Nudel. ist kein Witz. Also, man ist einfach eine Spaghetti-Nudel und muss sich da ziemlich verrückt durch verschiedene Stages durchkämpfen. Also es ist ziemlich schräg gemacht. Ich kann es auch unheimlich schlecht einschätzen. Warte, ich schmeiße auch nochmal einen Trailer rein. Ich hab grad schon. Ach, hast schon. Ich guck grad schon. Das ist echt irre. Schon, ja. Da hast du irgendwie also zwei Punkte, die man mal drücken kann, ne? Ja, genau. Genau. Man hat jedes Ende der Spaghetti kann man irgendwie steuern und muss sich dann halt so durch verschiedene Räume und mit verschiedenen Aufgaben auseinandersetzen und ja, ziemlich verrücktes Spielprinzip. Einfach allein, dass man Spaghetti spielt. Ne? Ja. Hier der Entwickler von, der macht wohl öfter irgendwie so Knetspiele. Ich habe jetzt gerade wieder eins gesehen, das heißt Isolomus oder Isolomus. Da bist du auch die ganze Zeit irgendwelche Knetfiguren, wie immer Story, ich check gar nichts, was man da machen soll. Ich kann mal wieder irgendwelche Rätselräume lösen und das sieht alles mega irre aus. Ja. Ja, also schräger Typ mit Sicherheit. Ja. Dr. Pasta. Ja. Dann gibt es natürlich noch, wie heißt das genau? Egg, Puke and Run. Das ist auch ziemlich seltsam. Also schon ein bisschen eklig. Also ist halt ein 2D-Jump-Run, ne? In dem Sinne nichts Besonderes, aber man kann halt springen oder sich nach oben bewegen, indem man nach unten kotzt. Stimmt. Ah, das hast du nochmal gezeigt, das auch ich. Also mit diesem Spiel mit dem Finger. Wie hieß denn das nochmal? Der Finger, dieses Freedom Finger. Das ist auch eigentlich ein bisschen schräg, aber auch cool. Ja, so ein bisschen schon, aber cool. Schräg heißt ja nicht das, was uncool ist. Das stimmt. Da bist du ja so ein, das Spiel. Man ballert sich dann durch so eine Horizontalfeld. Und das coolste Feature eigentlich daran ist, dass man die Gegner packen kann und wegwerfen kann. Das habe ich noch nie in einem Spiel gesehen, dass das so geht. Also das ist, macht das Spiel echt einzigartig. Und der Möwe hebt hervor, dass es eine sehr gute Musik haben soll. Aber sowas habe ich noch nicht gespielt. Ich habe es nur ganz kurz angezuckt. Auch die Kombination mit der Umgebung und der Musik, es bewegt sich ja auch nochmal alles rhythmisch dazu, irgendwie auch die Gegnerwellen und so. Das sieht gut aus, kommt gut auf jeden Fall. Ja, das stimmt wohl. Alles klar. Ich wüsste auf jeden Fall noch ein gutes. Also seltsame Spiele, da kann ich eine Menge liefern. Also, ich habe mal ein bisschen in meiner Liste da rumgeguckt und ich habe noch nicht alles davon gezockt, aber man kann die auf jeden Fall schon direkt als seltsam einstufen und hier jetzt zum Beispiel Struggling heißt das Spiel. Warte mal. Ist so ähnlich wie Freddy Spaghetti von der Steuerung. Man halt hat, soweit ich weiß, die beiden Arme, die man als dieses komische Mutantenwesen, was das auch immer sein soll. Und bewegt sich halt ziemlich unbeholfen durch die 2D-Welt, die auch insgesamt etwas skurril daherkommt, sag ich mal. Ja, das sieht aus wie irgendwie so ein mutiertes Wesen einfach, ne? Genau, das ist, als wenn er so zusammen mutiert ist. Also ich glaube, man kann auch verschiedene Upgrades noch kriegen oder auch weitere Mutationen. Es sieht seltsam aus, aber ich fand es auch irgendwie interessant. Das erinnert mich ein bisschen an Carrion. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, wo man dieses böse Monster spielt, ne? Genau, da ist man so ein Alien. Das besteht eigentlich quasi aus so einer Masse mit ganz vielen Tentakeln. Und dann spielt die Welt und muss halt dann nach und nach halt aus so einem Versuchslabor oder so ausbrechend. Und da kann man halt zum Beispiel so einen Tentakel reinhauen und den kannst du dann steuern. Da kannst du auch andere schießen. Also du hast irgendwie scheinbar eine direkte Verbindung zum Gehirn. Und das ist auch richtig gut gemacht, das Spiel. Das hat auch nur Stunden Gameplay. Aber will ich echt jedem empfehlen. Das macht echt Bock. Jo, habe ich auch alles, auf jeden Fall. Da will ich nicht zu viel verraten. Also der super cool Artstyle. Schon ziemlich gore-mäßig. Du kannst da die Gegner in zwei Hälften zerspalten und so. Und das Spiel ist dahingehend interessant gemacht, dass du halt viel mit den Tentakeln machen kannst. Also du hältst dich dann immer an Ecken und Kanten des Levels fest, ziehst dich dann an bestimmten Sachen hoch. Du kommst so durch ganz schmale Spalten, wo du dich dann so durchquetschen kannst. Und versuchst halt die Gegner mit den Tentakeln immer wieder zu erschlagen. Aber du kannst auch genau einzelne Charaktere auch beherrschen, um bestimmte Türen aufzumachen. Und dann hast du so ein 2D-Level, wo du musst es dann irgendwie versuchen, aus diesem Bunker rauszukommen. Und das haben die da ziemlich, ziemlich cool gemacht. Genau, jetzt haben wir unsere Podcast-Studie, dass wir jetzt so langsam am Ende finden. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend und bedanke mich, dass ihr hier mitgemacht habt. Jo, wir auch. Schönen Abend.